Oftmals in Gedanken, die Menschen gehen dahin. Wo führt nur meine Straße, wo ist des Lebens Sinn? Bleib nicht stehen an einem Ort, folge Jesus nach. Jesus rettet Menschen, die tun, was sein Wort sagt. Jesus will nur Menschen, die ganz sein eigen sind. Lass dich ganz beherrschen, sei du ganz Gottes Kind. Bleib nicht stehen an einem Ort, folge Jesus nach. Jesus rettet Menschen, die tun, was sein Wort sagt. Lass dich nicht betrügen, die Zeit vergeht im Nu. Auch dein Weg hat ein Ende, wann gibst du's endlich zu? Bleib nicht stehen an einem Ort, folge Jesus nach. Jesus rettet Menschen, die tun, was sein Wort sagt. Ist es auch mal dunkel und es scheint kein Licht, vertraue seinem Worte, der Herr verlässt dich nicht. Bleib nicht stehen an einem Ort, folge Jesus nach. Jesus rettet Menschen, die tun, was sein Wort sagt. Halte fest im Glauben und gehe treu mit ihm. Mit dir sind viele andere, wir alle folgen ihm. Bleib nicht stehen an einem Ort, folge Jesus nach. Jesus rettet Menschen, die tun, was sein Wort sagt. Bleib nicht stehen an einem Ort, folge Jesus nach. Jesus rettet Menschen,